Hallo und herzlich willkommen zum Nerdphone, Ausgabe Nummer 64 am 5. Januar 2014. Ich bin Pascal Kurschilken und mit einer Leitung habe ich wieder erwartungsgemäß wen? Den Uwe. Grüß dich, Hallo, Uwe. Hallo, schönen guten Abend. Und einen neuen in der Reihe, den Geekpirat. Grüß dich. Ja, guten Tag. Ja, wir haben heute mal so ein bisschen das Thema, haben wir uns mal zu durchgerungen, Uwe und ich. Im Geekpirat hat sich kurzfristig entschlossen, doch mal dazu zu stoßen, zu dieser illustren Runde. 30C3. Wir waren ja alle da. Auch wenn der Uwe den Geekpirat nicht gesehen hat und sich eben gewundert hat, wie, der war auch da. Ja, total. Ich war total verwundert. Der war sogar bei uns am Tisch. Also 30C3 in Hamburg vom 27. bis 30.12.2013 waren wir auf den geliebten Hacker-Kongress. Und wir haben alle so ein bisschen was erlebt. Ne? Ich denke mal, lass uns mal drüber sprechen, was wir da so erlebt haben. Was war super? Was fanden wir toll? Was fanden wir scheiße? Was kann man verbessern? Ich sehe sowas immer gern so als konstruktive Kritik, wenn diesen Podcast überhaupt jemand mal hören sollte. Weil wir sind ja eh nur ne, ambitionierte Profi-Amateure hier. Und uns hören ja eh nur ein paar tausend pro Ausgabe. Und ja, nicht erschrecken, die Piraten. Es sind nur so 1000 Zuhörer ungefähr, die es nachher zuhören. Ja, wie fandet ihr das denn so auf dem Kongress? Der Uwe, du warst ja jetzt zum zweiten Mal da, ne? Ja. Und du, Geekpirat, zum wievielten Mal warst du hier schon da? Das war der erste. Der erste? Wow. Ja. Okay, ja. War auch mein erster. Wie war denn dein Eindruck, um dich mal zu fragen, Geekpirat, als ersten? So, dein erster Kongress, wie fandest du den? Würdest du unbedingt noch mal zum nächsten oder sagst du, ich kann es gar nicht mehr erwarten oder nie mehr? Auf jeden Fall. Also ich würde definitiv da wieder hindüsen. Also ich war echt begeistert. Ich habe mir die letzten Jahre schon immer mal wieder vorgenommen, da hinzudüsen. Das hat aber nie so wirklich hingehauen. Zeitprobleme oder sonst irgendwie was dazwischen gekommen. Okay. Allerdings habe ich die Streams jedes Mal verfolgt und alle mögliche Talks und Twitter-Streams verfolgt, um da möglichst viel aufzusaugen. Allerdings, wenn man das Ganze live mitkriegt, das ist mal ein ganz anderes Flair. Das ist richtig episch gewesen, meiner Meinung nach. Du warst ja jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Besucher, ne? Du warst ja Besucher und hast ja das Ganze eigentlich angehört, angeschaut und mit Leuten da geredet. Du warst ja nur Besucher da, also keine eigene Assembly oder sowas gehabt, nichts eigenes so, einfach nur Besucher, ne? Richtig, genau. Das Einzige, wo ich mich mal mit angeschlossen habe, das war bei den CAZ-Jungs, dass ich mich dazu gesetzt habe und ein paar Leute assured habe. Ja. Aber ansonsten war ich tatsächlich nur Besucher. Kannst du mal gerade schauen, um mal einen kleinen Tick leiser zu machen, dass der Mikro, das gerade sehe ich gerade ein bisschen übersteuert noch hier. Ja, so besser? Ja, besser. Okay, also als Besucher, du fandest es toll und klasse und würdest unbedingt wieder dahin. Auf jeden Fall. Super. Und du, Uwe? Ich bin zu 95 oder 90% positiv auf den Kongress zu sprechen. Es war mir dieses Jahr einfach ein bisschen sehr voll da. Und die Leute, die ich kenne, sind fast alle in diesen Archangel-Bereichen. Die waren ziemlich unter Strom in diesem Jahr. Das war schon heavy für die, ne? Ja, die haben da super Arbeit geleistet, waren aber halt für so ein Pläuschchen oder ein Bierchen im Grunde nie so richtig zu haben. Also ich habe da zwei, drei Versuche, oder wir haben untereinander zwei, drei Versuche zu gestartet, mal eine Zigarette zusammen zu rauchen oder irgendwo ein Bier zu trinken, und das hat nie hingehauen. Ich war sehr überrascht, oder ich war sehr erfreut, die Leute von der OM wieder getroffen zu haben, mich mit denen kurz zu schließen, Kontakte weiter auszutauschen und zu vertiefen. Ich hatte mich im Vorfeld mit einigen Leuten verabredet, die ich via Twitter kenne, aber die ich nicht persönlich kannte. Die haben auch alle stattgefunden, diese Meetings. Und daher kann ich nur sagen, das war voll in Ordnung. Es ist nun mal etwas anderes als auf dem Camp, und im Grunde bin ich weitgehend von dem Kongress überzeugt, und ich werde da wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder hinfahren. Oder nee, in diesem Jahr, so ist das. Wir sind ja schon wieder ein Jahr weiter, stimmt. Ja, eben dieses Jahr. Also wenn da nicht zwischenkommt. 31C3. Ja. Also wenn da nicht zwischenkommt und wenn die Location zur Verfügung steht, vor allem, das ist ja das wird ja, genau, Spannende werden dieses richtig. Jahr. Wegen den Umbaumaßnahmen, genau, die da stattfinden. Genau. Man weiß dann gar nicht, ob, wie und wie groß und ob überhaupt zur Verfügung steht. Das ist ja alles noch ein bisschen offen. Also okay. Der Kongress hier stand ja im Großen und Ganzen wirklich unter dem Motto der NSA-Snowden-Affäre, die da im letzten Jahr herausgekommen ist. Und ich hatte mich mit der Freundin von einem der Erzengel verabredet, die wir uns wirklich nur ein oder maximal zweimal im Jahr sehen. Und ich habe die am zweiten Tag getroffen und die meinte zu mir, Uwe, irgendwie ist die Stimmung aber hier ein bisschen bedröppelt. Die Nerds, also sie ist nicht so der Super-Nerd, sagt sie so zu mir, die Nerds wirken irgendwie ein klein wenig niedergeschlagen. So nach dem Motto, jetzt haben wir die Leute irgendwie 20 Jahre lang belatschert und hat nichts gebracht, ist doch noch viel schlimmer geworden. Also, okay. Aber ich fand auch, dass sich diese Stimmung gegen Ende des Kongresses dann auch etwas wieder eingekriegt hat. Es ist nun mal eben mit 10.000 Menschen, die da, ich glaube 10.000 Karten haben die verkauft knapp. Ja, die Zahlen schwanken zwischen 8.500 und 9.000, so, ne? Gut, die 1.000 okay. Mehr oder weniger, finde ich, ist aber echt, also teilweise war es da wirklich sehr, sehr voll. Ja. Und ich weiß halt, also ich habe gehört von aus guter Information, dass da jemand nicht so super begeistert von war. Ich mag einige dieser Talks auch nicht, mag diesen albernen Kram nicht so besonders da, so dieses Twitter Jeopardy oder wie auch mal, nicht Twitter, Hacker Jeopardy, ich finde das einfach nur albern. Einige Talks sind einfach besser im Stream anzuhören, im Original. Man kann sich dann kurz ausklinken, wenn man nicht versteht oder irgendwo nachschauen. Das ist einfach etwas besser als da live vor Ort. Wie sieht's denn bei dir aus, Pascal? Wie hat's dir denn so gefallen? Also im Grunde, ich fand's super im Grunde. War ja auch mein erster Kongress und ich bin auch mit viel Erwartung hingegangen, weil ich ja als mittlerweile regelmäßiger Camp-Besucher, SIGINT-Besucher, kennt man das Ganze ja so ein bisschen, abgesehen von den kleineren Veranstaltungen nebenher, kennt man das Ganze ja, Leute, Menschen kennt man ja. Im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich super, obwohl ich da jetzt, ich werde nicht mehr hinfahren zum Kongress aus mehreren Gründen. Also ich habe da mal meinen Blick ein bisschen in eine bestimmte Richtung gewendet. Ihr kennt mich ja, ich bin ja sehr kommunikativ. Ich bin ja jemand, der geht offen zu jemand hin und sagt so, hi, lass uns mal ein bisschen quatschen, was machst du hier so, ne? So, da kennt man mich ja gerne für. Und ich habe eine eigene Assembly da gehabt, also die Nerdphone Assembly, habe da ein paar Podcasts aufgenommen, Uwe war ja auch mit dabei. Ja. Und das Konzept der Assembly, also das Konzept der Villages im Haus, das hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt, weil das hat zwar einen Vorteil. Man kann sich in seiner Gruppe schön zusammensetzen, man kann sich in der Gruppe zusammenfinden, man hat seinen Platz, wo man sich hinsetzen kann, seinen Strom alles hat, seine Interessen Gemeinschaft so hat, aber ich habe das Gefühl gehabt, und das haben auch mehrere mit mir geteilt, mit dem ich gesprochen habe, es haben sich so viele Wohnzimmer aufgetan dadurch. Wohnzimmer im negativen Sinne bedeutet, ja. Ich bin zu einer Assembly hin und die haben sich so ein bisschen versteckt, so hinter ihren Tischen ein bisschen versteckt. Die haben so eine kleine Burg aufgebaut, so. Wir sind die Assembly, wir machen jetzt irgendwas. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da geht man so hin und guckt die Leute an und man sieht die so vom Rechner aufschauen, so mürrisch mit dem Blick, so, was willst du denn hier? Sprich dich bloß nicht an, geh wieder. Gut, haben Nerds manchmal an sich so, ne? Aber das habe ich an vielen Stellen festgestellt, dass die so reagiert haben nach dem Motto, lass uns hier in Ruhe. Und viele, mit denen ich angefangen habe, dann zu kommunizieren, so, zu sprechen, so, was macht denn ihr so? So, da kam ein ziemlich herablassender Ton, so, ja, was sind Ausstehender, was willst du denn hier? Wir sind eh die tollsten Nerds hier in unserer Assembly, darum sind wir ja in unserem Assembly hier zusammen und du hast ja eh keine Ahnung von überhaupt nichts und also, ich fand das, die Menschen an sich so wiederzutreffen, die ich kenne, fand ich toll, aber das Konzept der Assembly fand ich jetzt problematisch für mich, weil ich konnte mit den Menschen nicht kommunizieren. Ich bin nicht mit Mikro hingelaufen. Das heißt, ich bin nicht hier so offensichtlich als jemand, der die Leute aufnehmen will oder sowas. Ich bin ganz einfach mal ein T-Shirt an und bin rumgerannt, wollte mit Leuten einfach mal reden. Und ich bin auf so viel Abneigung gestoßen, so nach dem Motto, lass mich in Ruhe, komm nicht zu mir, sprich mich bloß nicht an. Es gab vereinzelt oft Ausnahmen, wo ich mich hingesetzt habe, auch mal eine Stunde mit denen gequatscht habe, über dies, das und jenes, wie man es so kennt. Und genau das kenne ich von dem Camp ganz anders. Ja, ganz anders. Ich stimme dazu, das war der Kongress im letzten Jahr, war ja nochmal eine Nummer größer von der Fläche her als der im Jahr davor. Da hatte man auch schon so Assemblies eingerichtet gehabt. Zum ersten Mal war das letztes Jahr, ne, meine ich. In Hamburg, also jetzt, wo wir jetzt waren. Genau. Ja, dass es so Assemblies gab, so wie halt eben so Nerdphone und Blob und so weiter, das gab es glaube ich, jetzt zum ersten Mal. Davor das Jahr gab es dann so Debian-User-Groups oder Chaos-Treff sowieso oder Erfta sowieso. Da konnte man im Grunde ganz gut eigentlich sich noch hinzusetzen. Obwohl er auch teilweise so dieser Nerd-Stuff so durchkam. Ich erinnere mich an so eine Situation bei uns im Chaos-Treff, da hatten wir mal am Nachmittag eine Anfrage, ob wir jetzt irgendwie abends da sind, und dann kam der Mensch auch, und wir hatten da vier so zwei Sitzer-Sofas um so einen Tisch stehen und saßen da mit 8 Leuten, die Laptops auf dem Schoß, und quatschten via IRC miteinander. Und der Typ kam rein, setzte sich irgendwann völlig verstört zwischen 2 Leute, die das Laptop auf dem Schoß hatten. Die guckten ihn einmal an, und dann hat er da knapp 2 Stunden lang mit verschränkten Armen gesessen. Und lange Rede, kurzer Sinn, der ist auch nie wiedergekommen. Und das hatte ich jetzt halt bei diesen Assemblies teilweise so das Gefühl gehabt, dass dir das da genauso passiert ist. Also ja. Im Jahr davor hatte ich so ein Rechnersystem auf Sabayon Linux eingerichtet. Da ging es um so eine Bumblebee-Geschichte. Das ist so ein Switch zwischen der eingebauten Intel-Karte und der Nvidia-Grafikkarte, die da die Lastverteilung verteilen soll. Das lief unter Linux noch nicht so ganz rund. Da habe ich danach gefragt und war da innerhalb kürzester Zeit in so einer Diskussion verquickt. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir recht, du konntest da auch ziemlich einsam rumirren, ohne irgendwelche großartigen Kontakte zu knüpfen. Und das passiert dir nun mal eben auf dem Camp nicht. Wie fandest du das, Geekpirat? Also so wie ihr das gerade dargestellt habt, bis zu einem gewissen Grad habe ich auch sowas erlebt, aber ich bewerte das persönlich nicht ganz so kritisch. Als ich nämlich da hingebüßt bin, habe ich mich im Vorfeld schon ein bisschen über Twitter mit dem einen oder anderen, den ich da schon ein bisschen länger folge, dem hier jemand folgt, plus Grammatik, verabredet, und das war absolut klasse. Wir haben uns dann direkt morgens getroffen, und der Kollege hat dann direkt erstmal Brötchen ausgegeben und einen eingeladen mitzuessen und nichts dafür verlangt, nicht mal irgendwie, überhaupt nichts, war einfach klasse. Ja. Genau, das macht man ja schon mal so, ja. Richtig, das war einfach toll, ne? Also weil es war für mich das erste Mal, er hatte schon, ich glaube, 3 oder 4 Bändchen am Arm, und so da aufgenommen zu werden, das fand ich schon sehr schön. Hast aber vorher einen Termin mit denen gemacht, also in Anführungsstrichen, ne? Schon gesagt, ja, wir treffen uns da oder so, ne? Aber nicht einfach so unvorbereitet, ne? So. Das stimmt, genau. Und was ich allerdings so bestätigen kann, also ich bin ja auch hier durch diese ganzen Assemblies durchgelaufen und gerade auch so bei den Debian und Python-Hackern mal so lang gelaufen. Aber dieses Gefühl so, ja, das ist jetzt so deren Bereich, und ich bin da so ein bisschen fehl am Platze, das hatte ich auch. Das heißt, ich habe dann auch gar nicht erst die Anstrengung unternommen, da mal Hallo zu sagen oder ähnliches. Okay. Bewerte ich jetzt allerdings für mich und so, wie ich den Kongress ja wahrgenommen habe oder wahrnehmen wollte, nicht ganz so dramatisch, weil mein Hauptaugenmerk lag auch sowieso auf den Talks und überhaupt sich mal so ein bisschen erstmal in die Community reinzuschnuppern. Wenn das jetzt dieses Jahr wieder so wäre, jetzt wo ich schon mal den einen oder anderen dort gesehen habe oder sowas, wo ich mir vielleicht dann auch mal was anderes angucken möchte, wo ich mal was ausprobieren kann, was ich nicht kann, hier löten und so ein Kram, wenn da die Mitmachschwelle dann doch wieder so hoch ist, finde ich es auch schade. Ja, ne, also da, du bist nicht, oder Uwe, auch nicht der Einzige, die es auch genauso empfinden wie ich. Und ich finde es jetzt auch nicht so überaus dramatisch, aber ich finde halt, für mich gehört das dazu, mit fremden Menschen sich mal zusammenzusetzen, doch mal so mind-open einfach mit Leuten mal zu reden. Also ich stelle mal so die These auf, dass die meisten Nerds gar nicht kommunizieren können und wirklich, ja, das sind so Kommunikationszombies, ne? Also da würde ich eine Gegenthese aufstellen. Okay. Und zwar, vielleicht war es einfach zu viel. Vielleicht waren so viele Leute dort, vielleicht haben schon im Vorfeld so viele Leute bei den Assemblies mal angeklopft, dass sie einfach selber keinen Bock mehr drauf hatten oder überfordert gewesen sind. Also ich habe das ja mit meiner Assembly auch so ein bisschen gesteuert. Das heißt, die Leute kamen ja, wir waren ja auch an einer ziemlich guten Stelle eigentlich aufgesetzt. Das heißt, auch ziemlich am Gang, an der Treppe, wo die ganzen Leute auch lang gelaufen kamen. Und jeder, der mal kurz angehalten hat und rübergeschaut hat, und während ich gerade keine Aufnahme gemacht habe, habe ich gesagt, hey, hallo, ich habe angegrinst, hatte, willst du was wissen? Komm rüber, setz dich hin, nimm Keks, ne, und lass mal, was willst du mal was wissen? Da habe ich dir noch mein Audio-Device gezeigt, mein Zoom gezeigt, wie ich aufnehme, gestern Workflow mal kurz gezeigt, also immer so kleine Workshops, so 5 Minuten geführt, einfach nur, weil die stehen geblieben sind und Und den sieht man hier an, hör mal, die gucken, oh, der hat Mikros, der hat ein Aufnahmegerät, der macht bestimmt irgendwas mit Audio. So, dann quatsch ich die doch von mir, erzähl mir die einfach mal an, weil ich will den ja auch, ich bin ja auch da nicht nur, um mich da hinzusetzen, um meinen eigenen Podcast aufzunehmen, das kann ich auch hier machen. Und die Talks, die kann ich auch im Stream gucken. Gut, ist was anderes als in die überfüllten Saal, wo keine Luft drin ist, sich hinzusetzen oder sich zu Hause auf dem Sofa hinzusetzen. Aber ich will kommunizieren, ich will mit den Leuten reden. Ich will mit den Leuten, die da sind, nicht nur die Alten, die ich kenne, sondern auch neue Leute kennenlernen und denen einfach mit denen auch was reden und denen auch was, gut, das ist wieder meine persönliche Sache wieder, denen auch was beibringen und sagen, wenn die was wissen wollen, mein Gott, dann erzähl ich ihnen halt, wie so ein Podcast funktioniert, wie ein Aufnahmegerät funktioniert, wie man sowas macht. Und die fragen natürlich auch nicht. Oh, wenige fragen. So, was machst du denn da? Die stehen einfach da, gucken mal kurz an und das sind auch diese Kommunikationszombies halt, ne? Die gucken dich auch nur an und so nach dem Motto, oh bitte, sag mir doch was mit den Augen, ne? Dann gucke ich an und sag, ja, komm, setz dich, willst du was wissen? Die meisten rennen weg, weil ich die anspreche, oder manche kommen auch hin und sagen, ja, hey, ich hab da mal eine Frage, ne? Das kennt man ja, ne? Unter Nerds, ne? Da gibt's halt welche, die rennen, schreien, denken, so nach dem Motto, der hat mich angesprochen. Also, es ist wirklich so, wie du sagst, Pascal, dass halt, da auf dem Kongress in diesem Haus, dass wenn man da halt eben rudelweise mit irgendeinem Projekt eben aufschlägt, wie halt die Freifunker bei uns hier nebenan, neben uns. Ja, das ist super. Die waren zu 12 oder so ähnlich da. Ach doch, der Rahmen, der groß, ja. Es war rappelvoll, wenn die dann so einen Workshop gemacht haben und irgendwelche Leute von denen dann irgendwo hingegangen sind, die sich irgendeinen eingesammelt haben, den dann mitgenommen haben. Ja. Aber sobald auch der Workshop vorbei war, waren die wieder alleine. Obwohl, ich habe da auch so beobachtet, da kam auch, die waren ähnlich wie wir auch relativ kommunikativ. Ja, ja, die versuchen, aber woanders, auf der anderen Seite, ich habe ja meistens mit dem Rücken zur Treppe gesessen, die da alle hinter uns gesessen haben. Das war einfach eine Gruppe von 12 oder 15 Leuten und die haben da auch niemanden an sich rangelassen. Ne? Nee, was war ja im Wohnzimmer, ne? Die haben ja Kaffeemaschine aufgebaut, ihre Babys da gewickelt da, ne? Genau. Der Wochen alt Babys da gewickelt, Alter, da willst du auch nicht reinstürmen ins Wohnzimmer, so, hey, hier bin ich und lass mich mal. Ja, irgendwie also, die Atmosphäre, die man so auf dem Camp hat oder in diesem kleineren Rahmen auf der Sickend in Köln, ja. Man kommt einfach etwas einfacher in Kontakt. Also man sollte dem vielleicht mal auch zugute halten, es gibt ja diesen Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Und wenn man schon viele von den Nerds sind nun mal eben in der Kommunikation nicht gerade so die super extrovertiertesten. Ja. Wollen wir das mal so ausdrücken. Und du hast plötzlich 5.000 oder 6.000 Menschen um dich herum, die da alle durcheinander wuseln. Ich glaube, dass da viele auch echt überfordert sind. Dann, ja, das stimmt, ja. Ohne jetzt irgendwie abzuqualifizieren oder hochzuqualifizieren oder wie immer. Also ich habe es auf dem Camp erlebt und bei der Sickend erlebt und beim Easter Hack erlebt, dass man einfach, da sitzt irgendjemand und frickelt an irgendeinem Problem rum und dann fragt er halt den Nachbar, sag mal, hast du irgendwie Ahnung von das und das und schwubbeliwupp und blablabla. Ja, eben. Und die haben, glaube ich, bei uns da am Tisch gesessen und haben da 3 Stunden lang an irgendeinem Gento-Problem rumgefrickelt. Und als wir dann, der saß einen Stuhl weiter neben mir. Ich sah das die ganze Zeit, als wir da nach Hause gegangen sind, da war es ja schon fast 3:30. Da habe ich den dann gefragt, mal, worum geht's denn dabei überhaupt? Dann hat er mir das Problem geschildert, dann konnte ich nicht mehr so richtig klar denken, aber ich wusste, ich hatte dieses Problem schon mal bei meinem System gehabt. Ich war ja auch dieses Gento. Und ich hätte da die Lösung wahrscheinlich gewusst. Und ich hätte, wenn er mich 2 Stunden eher oder nachts um 1 angesprochen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch noch so wach gewesen, dem Gento-Freak, der da am Rumheckeln war und versuchte, mit 3 Laptops gleichzeitig auf diese eine zuzugreifen. Ich hätte dem eventuell helfen können. Vielleicht, weiß ich nicht. Man hätte einfach nur miteinander sprechen müssen. Ne? Genau. So, und da sitzen halt eben Leute, der sitzt direkt am Stuhl neben dir und zeigt dir von der Körpersprache her immer die Schulter. Das heißt also, du sollst ja nicht ansprechen. Und wenn er sich zurücklehnt, dann verschränkt er die Arme vor der Brust. Das heißt, du sollst ihn nicht ansprechen. Und das habe ich nun mal eben ganz verstärkt auf diesem letzten Kongress mitbekommen. Das habe ich, in 2012 nicht so bemerkt. Aber da habe ich auch noch irgendwie, glaube ich, 12 oder 15 Stunden geengelt. Da war ich da nicht ganz so an den Platz angebunden wie wir es jetzt waren. Stell dir vor, die Leute, die ich jetzt nicht namentlich nennen mag, die gesamte Clique, die wir waren, stell dir vor, die wären alle so platzfixiert und wir hätten einfach mit den, ich weiß nicht, 15 Leute waren wir doch bestimmt, die hätten alle 15 Leute sich da um diesen Tisch geschart, dieser Free-Tisch inklusive deiner Assembly, dann wäre da gar nichts passiert, ne? Nahleitsicher. Ja, da hätte sich da keiner mehr hingetraut, wenn die alle mit ihren Laptops da auf dem Tisch und auf dem Knie und schwubbeliwupp und tralala. Das ist natürlich... Ja, und darum bin ich nicht so unbedingt von dem Konzept Assembly überzeugt. Also wie gesagt, Kongress an sich fand ich super. Das soll jetzt keine Ablehnung des Kongresses sein, aber halt das Konzept der Assemblies und als Besucher, deswegen fragte ich eben auch Geekpirat, du warst ja als Besucher da, da empfindet man das wahrscheinlich anders, als wenn man seine Assembly hat und da versucht, mit Leuten wirklich aktiv ins Gespräch zu kommen. Das ist ein kleiner Unterschied, denke ich mal. Deswegen, ich will sie nicht verteufeln, aber für mich, der hat mir viel gebracht, der Kongress. Also gerade die Kontakte mit dem Deutschlandfunk, die ich gerade diese Woche noch ein bisschen ausgebreitet habe, noch ein bisschen ausgearbeitet habe mit denen, mit den Moderatoren. Und die haben ja schon enorm was gebracht. Das fand ich toll. Also allein diese Kontakte haben mir verdammt viel gebracht mit dem Deutschlandfunk, weil ich einen Workshop mit denen gemacht habe. Aber das insgesamt, so die Assemblies und die Ablehnung gegenüber Fremden oder diese Kommunikationsschwäche, die haben mich doch so ein bisschen in der Stimmung bedrückt, um zu sagen, ja, schön. Vielleicht, wenn ich unbedingt Zeit habe, kann ich ja vielleicht nochmal hin, aber ich muss nicht wirklich. Ich muss ja nicht wirklich nochmal hin, weil die Streams kann ich mir auch so angucken und die Leute, die ich kenne und die ich treffen will, die treffe ich eh alle 2 Jahre auf dem Camp und jedes Jahr auf der SIGINT wieder. Also so what. Das ist halt so. Für mich war es eine schöne Erfahrung. Muss ich jetzt nicht nochmal haben. Dafür habe ich die Camps und kann ich eigentlich besser lieber empfehlen. Ich habe da einen super Vorschlag zu machen, Pascal. Ich bin ganz oben. Und zwar machen wir Folgendes. Im Dezember diesen Jahres, ne, kommen wir alle mit dem Rucksack und mit der Luftmatratze zu dir nach Hause und du stellst dein iMac da auf und wir gucken uns das alles im Stream an und hauen uns da richtig die Hucke voll bei. Wenn du ihn bedienen kannst, kein Thema. Ich bin schon im Skiurlaub, schon geplant. Ja, siehst du, also. Ich bin eh schon weg. Anderes Thema. Und du warst ja auf vielen vielen Talks, oder, Geekpirat? Ja, also ich habe hauptsächlich in den Räumen dazu gebracht. Ich glaube, ich habe im ganzen Wochenende, also ich war ja alle 4 Tage da, aber die ganze Zeit, glaube ich, nur einmal, ich glaube, 1,5 Stunden oder sowas Zeit gehabt, die ich mich wirklich mal in die Lounge reingesetzt habe, um mal die Augen ein bisschen zuzumachen, weil es halt doch noch eine Zeit geschlaucht hat. Aber ansonsten war ich eigentlich die ganze Zeit unterwegs, entweder in den Talks von einem Raum und den anderen, oder habe mir die Assemblies angeguckt oder die ganzen anderen Sachen, die da zu entdecken waren. Und ich habe immer noch nicht alles gesehen gehabt am Ende. Das war riesengroß. Ich bin da mal früh morgens durchgegangen. Ich habe einen Podcast mal aufgenommen, wo ich mal alleine früh morgens um 10:30 durch das gesamte CCH gelaufen bin. Also das war echt Zombieland. Das war riesengroß. Da habe ich noch Bereiche gesehen. Da war ich auch gar nicht die ganzen Tage über. Hier die Kaffee-Nerds da oben zum Beispiel. Das war ja riesen noch. Die haben wirklich eigenes Wohnzimmer mitgebracht. Die riesen Kaffeemaschinen mitgebracht. Ja. Also nicht die Kaffeemaschinen, die man hier so kennt, so, ne? Die kleinen Senseo. Nee, diese riesen Cappuccino Espresso Maker hier von 500 Kilo, die haben die mit angeschleppt, ne? Ja, ich habe zum Beispiel den Dancefloor, die kleine Disco, die sie da aufgebaut haben, habe ich, glaube ich, auch erst am 3. Tag oder sowas wahrgenommen. Also es ist, Unten die mit dem Wasserwerfer. Richtig, genau. Ja, die war der Hammer überhaupt. Die haben wir direkt in die erste Nacht reingeweiht. Der Kongress war im Jahr davor. Der gesamte H&G-Bereich stand da gar nicht zur Verfügung, zur Vakanz. Da gab es auch die Lounge im Keller nicht, sondern in der 4. Etage gab es eine Area, die nannte sich 10 vorne. So zum Abhängen mit Live-Musik und 2 Bars. Aber jetzt so, dass da so wirklich diese Musik und dunkel und rumpumpum, so wie jetzt dieses Jahr in der Lounge, das hat es davor im Jahr nicht, davor das Jahr gar nicht gegeben. Also auch neu, ja. Und dieser ganze H, G und I-Bereich stand gar nicht zur Verfügung von den Räumlichkeiten. Das hat sich enorm vergrößert dieses Jahr. Und das ist, ich denke mal, das wird auch der größte Nachteil sein, ne? Dass es sich so vergrößert hat, dass da jetzt hin zum Kunst reinkommen und vor allem, was mich geschockt hat, dass da Computer weggekommen sind, gestohlen worden sind. 2 Laptops sind da gestohlen worden. Das ist für mich undenkbar. Meine Maus ist weg gewesen am Ende. Das soll aber, laut Fefe war das, glaube ich, ist das gekommen, weil die von außen, also es waren Leute, die sich reingeschmuggelt haben, es waren keine Besucher. Ja, aber auch das, gut, Fefe als Quelle zu nennen, ist ein bisschen problematisch. Also ich weiß nicht, ob das Fefe war oder wurde das in den Abschlusskundgebungen nochmal mitgeteilt. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo wurde auf jeden Fall ganz offiziell gesagt, es sind Leute gewesen, die von außen gekommen sind. Ja, ja, was will man anderes sagen, ne? Also ich glaube nicht, dass Leute von außen gekommen sind, die meine Maus und mein Mauspad mitgenommen haben. Eben, wir kommen alle von außen. Deswegen, ich finde das generell ein Problem. Also auf dem Camp habe ich sowas nicht erlebt. Da lasse ich mein Portemonnaie 3 Stunden lang auf dem Tisch liegen, mit 100 Euro da, offen da drin rumliegen und kommt 3 Stunden wieder und liegt immer noch da. Vielleicht noch 120 mehr. Euro drin. Ja, genau, zum Beispiel. Und auch da sind, das sind hunderte fremde Menschen, die da vorbeilaufen, die auch aus diesem Camp mal anschauen kommen. Das fand ich jetzt erschreckend. Aber genau den Punkt, den habe ich dort genauso, wie du es gerade geschildert hast, auch gesehen. Es war dort irgendwo eine Ecke, wo du dir kleine Dioden und LEDs mitnehmen konntest gegen eine Spende. Und dann ein Geldbeutel, da waren auch, keine Ahnung, 200-300 Euro drin, sichtbar. Das war ein durchsichtiger. Ja, hab ich gesehen, ja. Der lag da ewig rum und da hat sich auch keiner dran vergriffen. Also von daher... ja. Und bei fast 10.000 Leuten, ja, ich meine... Ja, hat sich immer so ausgezeichnet, so gerade auch die Camps und da passiert nichts, da kommt nichts weg, da passiert nichts, im Großen und Ganzen ist ja auch nichts passiert. 2 Laptops ist jetzt verschwindend geringe Ausbeute jetzt von dem, was da wirklich aufgefahren worden ist, ne? Also was die Leute dafür für eine Materialschlacht da gefahren haben und mitgeschleppt haben, ist ja unglaublich. Deswegen, dass nur 2 Laptops weggekommen sind, ist erst einmal nicht so beunruhigend, aber beunruhigend, dass überhaupt was weggekommen ist. Deswegen, das ist so, ist mir so alt, also mir im Kopf stecken geblieben, ja. Ich habe es aktiv mitbekommen, dass da was gestohlen worden ist. Uwe natürlich auch. In der Maus. Wer nimmt denn eine Maus? Ey, und bitte, ne? Da war das noch eine alte Gammelige mit einem Kabel dran. Mein Gott, ne? Voll altes Schrottding. Aber im Großen und Ganzen, ich sag mal, ich fand ganz gut die Talks. Die fand ich auch nicht schlecht. Die, wo ich da war, die fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber so die Auswahl der Talks, weiß ich nicht. Die Konstanze Kurz hat ja gesagt, man hat sich schwer getan, die Besten rauszusuchen. Gut, das ist immer, das Beste liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber ich fand das nicht gerade so die beste Wahl der ganzen Talks. Gut, das ist jeder eine andere Meinung. Das ist meine persönliche Meinung. Mein persönliches Empfinden war, ich habe mich nicht in vielen Talks wiedergefunden, die mich interessiert haben jetzt in dem Sinne. Das war bei mir zum Beispiel ganz anders. Ich muss am Ende nämlich gucken, oh Gott, wie Christen das alles koordiniert und hatte streckenweise 3 Talks, die gleichzeitig liefen. Ja, ich kann mich aber da nicht dreiteilen. Also muss ich so. Wie hast du dich koordiniert? Hast du den Fahrplan benutzt, den auf die App oder so? Genau, ich habe die schon Tage vorher die App runtergeladen und habe dann alle 4 Tage schon mal durchkontrolliert und so eine Vorauswahl getroffen. Dadurch, dass ich auch nicht wusste, was mich halt vor Ort noch an Eindrücken erwartet, hatte ich das allerdings halt nur überflogen, um jetzt nicht ewig viel Zeit zu investieren. Okay. Es hätte ja sein können, dass ich mich plötzlich mit jemandem da zusammentue und der mir dann da übrigens das Interessante, keine Ahnung, irgendeine tolle Geschichte hat. Gibt den Insider-Tipp und sagt, ey, du musst hier oder da unbedingt hin. Ne? Richtig, genau. Und dann wäre das natürlich mit den Talks wieder zweitrangig gewesen, eben weil sie aufgezeichnet werden. Genau. Also ist schon, ja. Richtig. Ich war aber dann mit den überwiegenden Partnern alleine unterwegs und mich dann halt mit den Talks hauptsächlich beschäftigt. Und da hat mir der Fahrplan natürlich super geholfen. Okay, nicht schlecht. Aber ich habe noch was zu raten, was ich wirklich am erschreckendsten fand. So das Selbstverständnis des CCC, wie der CCC in Form seiner Sprecher mit den Mitgliedern umgeht. Da mir ist es aufgefallen bei dem Talk, wo die Konstanze Kurz und Frank Rieger vorne gesessen haben und ich glaube, das war der Jahresrückblick. Den habe ich mir im Stream mal kurz angeschaut. Und ich habe eigentlich abgeschaltet an dem Punkt, wo man als Sprecher den Hackern Vorschriften macht, in dem Sinne, hör mal Hacker, ihr dürft alle keinen Facebook-Account haben. Wer einen Facebook-Account hat, ist doof. Den wollen wir nicht haben. Das sind alles Arschlöcher. Ab 1.1. bitte löscht alle eure Facebook-Accounts. Nicht so direkt gesagt, aber man hat die Sprache so herausgehört und auch im Motto, wir schreiben euch vor, Facebook ist fies. Ihr dürft keinen Facebook-Account haben. Und das fand ich jetzt so erschreckend, weil im Grunde kann jeder machen, was er will. Soll jeder machen, was er will. Man soll akzeptieren, wenn jemand eine andere Meinung hat und etwas anderes nutzen möchte, was der eine mal nutzt. Und da fand ich jetzt so einen Schritt in die Bevormundung. Gut. Ja, das ich übertreibe ein bisschen. Also will ich jetzt nicht so direkt sagen, weil du hast ja eben auch eben deine Meinung, wie du es gerade auch schon sagtest. Aber das hat der Vorstand da halt auch. Und ich persönlich sage das auch jedem, der es hören will und nicht hören will, hier, löscht dein Facebook-Account, das macht alles keinen Sinn. Ob sie es dann am Ende tun oder in China kippen, reißt da rum, ist wieder deren Part. Ja, also aber von daher, also ich habe es jetzt persönlich nicht als Bevormundung, sondern mit so einem Augenzwinkern, ihr solltet, aber gut, kommt halt immer unterschiedlich an. Der Empfänger bestimmt die Nachricht. Ob ich das sage oder du das sagst oder ob das die Sprecher des CCC sagen, da ist die Gewichtung verteilt, die ist ein bisschen anders. Deswegen, die hätten das noch ein bisschen augenzwinkernder sagen müssen, weil ich glaube, das kam schon etwas anders an und ich habe es auch anders aufgenommen. Also so die Richtung, die mag ich nicht. Ich nutze Facebook, weil ich es will, Punkt aus Ende zum Beispiel. Und gut, die einen sagen, mein Gott, ich mag es nicht, akzeptiere ich auch, finde ich auch super. Auch deine Meinung akzeptiere ich vollkommen, aber ich akzeptiere nicht, wenn Sprecher in der Öffentlichkeit stehen und dann den Leuten sagen, auch übrigens, was wir scheiße finden, habt ihr gefälligst auch scheiße zu finden und eure Meinung interessiert uns da jetzt nicht wirklich, wir lassen keinen Raum zur Diskussion, basta, ihr habt das jetzt zu machen. Das kam schon so rüber und das Augenzwinkern war aber sehr gut versteckt. Gut, kann ich so nicht bestätigen. Also es mag sein, dass es bei dir so angekommen ist, wie ich gerade schon sagte, der Empfänger bestimmt die Nachricht. Allerdings, also bei mir kam es nicht so an. Ich musste drüber lachen, ich musste schmunzeln, weil es halt für mich ist, es war so eine, weiß nicht, Salz in die Wunde streuen. Ja, jeder weiß, dass Facebook, was den Datenschutz angeht, absolute Oberscheiße ist. Und das dann nochmal wirklich dann, weiß ich nicht, von einem Hackerkongress auf einem Hackerkongress den Hackern, die es wissen sollten, nochmal vom Kopf zu klatschen, hey, ihr predigt die ganze Zeit Datenschutz und sonst was, benutzt aber selber den größten Mist. Ja, das ist so, wie alle Leute beschweren sich über Google und googeln. Ja? Eben. Und, also das ist so eine Grundsatzfrage. Das ist so eine Grundsatzfrage, der wir uns nicht verschließen können, die aber keiner aufmacht, richtig. Genau so eine Grundsatzdiskussion in großer Runde habe ich komplett vermisst. Also der kritische Umgang mit diesen Sachen, es reden zwar alle davon, ja, wir gehen da kritisch mit um, wir mögen es alle nicht, wir wollen es alle nicht, wir klären alle auf, aber auf dem Kongress habe ich nicht einen Talk gefunden, der genau dieses Thema mal richtig beleuchtet hat. Das Einzige am Rande, wie ich in den Workshop und in den Talk mit Peter Schaar war, unserem ehemaligen Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, der kann das gut ausdiskutieren und gut auch erklären und auch, der nimmt sich auch so manchen Einwürfen auch schon mal an und diskutiert auch schon mal. Und diskutieren heißt ja auch, ne, die Meinung der anderen auch mal anerkennen und auch nicht seine Meinung als gegeben, seinen Standpunkt als gegeben hinzustellen, sondern auch sich mal zu öffnen gegenüber anderen Ideen. Und das haben wir da in der Runde überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dann mach ich jetzt mal hier einen auf Klugscheißer. Dann sag deinen Winterurlaub doch einfach ab und mach so einen. Deswegen also. Naja. Müssen wir mal schauen, was sie da gibt. Ich werde ja im nächsten Jahr auf jeden Fall die Streams und mir nachher noch mal reinschauen, was sich zum nächsten Jahr geändert hat von den Talks, aber wie gesagt, also der geht hin, also der Kongress ist super an sich, für mich jetzt nicht unbedingt, aber weil mich nicht so glücklich gemacht hat, das war mein eigenes persönliches Problem, aber an sich, der Kongress ist eigentlich super, man kriegt viel mit, man trifft tolle Leute, wenn die reden und reden wollen, aber im Großen und Ganzen war es auch sehr positiv, oder? Ich kann dazu nur sagen, man kann niemals irgendwo auf so einer Riesenveranstaltung 100% glücklich sein. Also genau. Das wäre, glaube ich, vermessen zu erwarten. Also der allgemeine Eindruck ist positiv. Der allgemeine Eindruck ist, wenn Zeit, Unterkunft und das andere zutreffen, werde ich Ende des Jahres zwischen Weihnachten und Neujahr wieder in Hamburg sein. Und da ich wahrscheinlich in einem kleineren Kreis sein werde, werde ich wahrscheinlich wieder engeln oder irgendwie sowas machen. Aber als nächstes steht wohl jetzt bei mir erstmal auf dem Fahrplan, dass ich nach Stuttgart fahre und über Ostern in Stuttgart bin. Und da zum Easter Hack. Ja, und den Kollegen Huhet da treffe. Genau. Viele Grüße an Huhet, mach gerade heute Hausarbeit. Ja, habe ich gerade gelesen. ja, ist im Moment da schwer im Stress. Wie gesagt, also wie der GeekPick gerade auch gerade sagte, die Botschaft entsteht beim Empfänger. Vollkommen richtig. Ich will da nicht weiter gegen argumentieren. Es geht da um Google und an alternative Suchmaschinen. Und wenn man so Unterhaltungen führt mit irgendwelchen Menschen, die da Sprachrohre darstellen, die propagieren, benutzt kein Google, und in der Unterhaltung fragt man diesen Menschen dann, was er dann benutzt, dann sagt er meistens Google. Und ein paar Stunden vorher hat er gesagt, benutzt auf keinen Fall Google, das ist eine Datenkrake. Also das ist ziemlich schwierig, halt eben mittlerweile die sozialen Netzwerke da rauszulassen, besonders wenn man halt eben wie du oder wir versuchen, da halt so ein Projekt auf die Beine zu stellen, das halt eben Zugriffsraten auf den Webseiten benötigt. Und da sind natürlich G+, Twitter und Facebook halt prädestiniert für. Also ich zweifle herzlichst dran, dass jemand auf dem Kongress da irgendwelche Bilder von seinem großen Zeh oder von seinem Geschlechtsteil zu Facebook hochlädt oder da irgendwie persönliche Daten rausspuckt und die zu Facebook hochlädt. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. So, komischerweise, wenn du so durch die Assemblies geschaut hast oder durch die Reihen, wenn ich beim Talk war, in den großen Sälen, die Bildschirme, die auf waren, die hatten alle eine blaue Leiste oben auf dem Bildschirm, ne? Komischerweise. Die waren alle bei Facebook. Natürlich, die waren während des Talks bei Facebook, selbst wo die darüber sagten, hier bei Facebook raus, ja, das poste ich bei Facebook. Das liest du auch da. Die sind alle bei Facebook. Ja, also der, deswegen, ich bin da wirklich, der ich kein Facebook besser benutze, ne? Der ich da genau. die Gegenteilfirma da benutze und da irgendwie drin. Ich war in meinem gesamten G+-Stream bin ich der Einzige gewesen, der Hashtag 30C3 benutzt hat während dieser 4 Tage. Stimmt, du. Also, da war kein anderer. Ich habe da in meinen Kreisen, die da reinkommen, und ich habe da, glaube ich, folge da, glaube ich, 500 oder 600 Leuten. Da hat kein einziger sonst irgendwie Hashtag 30C3 reingehackt. Und wenn man Twitter gesehen hat, bei Twitter konnte man halt eben Suche Hashtag 30C3 die kompletten 4 Tage sich damit auseinandersetzen. Man brauchte gar nicht mehr in seinen eigenen Stream reingucken. Konnte, kann noch. Ich habe jetzt noch in meinem Tweet-Deck habe ich noch den 30C3 Hashtag drin, und hier geht im Sekundentag gehen hier die Tweets noch durch mit 30C3 Text. Also, ne? Muss ich das immer noch. Schau mal durch. Ja. Das rennt immer echt noch. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, ja, ich werde mir wohl noch so diverse 30C3 Videos angucken. Sehr cooler Stoff. Also so Sachen, die gucken sich jetzt all die Streams an und posten darüber und diskutieren jetzt noch über die Streams, die sich jetzt erst angucken. Also das läuft, das rennt immer noch, der Hashtag. Ach so, ich habe den schon rausgenommen aus meinem Twitter. Nee, ich hab ihn drin gelassen. Also ich werde den nochmal dann reinnehmen. Alles klar, danke Pascal. Schau mal an, das rennt noch richtig was durch. Aber also, wie ich sagte, du kannst jetzt nicht 10.000 oder 8.000 Menschen recht machen. Jeder hat da seine Präferenzen. Ich empfinde es natürlich auch angenehmer, wenn wir so wie in Holland oder auf dem Camp eben da mit 10, 15 Leuten in so einem riesen Zeltareal noch die anderen mit eingespannt so einen Anlaufpunkt haben, gemeinsam essen, gemeinsam Bierchen trinken, gemeinsam weggehen oder ins Bett gehen, als etwas angenehmer als eben... Moment, ich gehe nicht mit dir gemeinsam ins Bett. Ja. Das wollen wir mal klarstellen hier. Ne? Mein Schlafsack ist auch nicht groß genug. Ja, du das weißt, was ich meine. Ne? Oder halt, auch, Es ist nochmal so, wenn, so wie wir beide, wir haben dann aufeinander gewartet, dass wir hatten ja ein gemeinsames Hotel, dann fahren wir dann gemeinsam ins Hotel. Das ist auf dem Camp etwas lockerer. Geekpirat, du warst allein im Hotel, ne? Richtig, ja. Du hast da keinen Anschluss gehabt irgendwie so, ne? So wie wir jetzt. Also ich war ja mit Pascal in einem Hotel und da wartet man halt eben aufeinander, so dass man gemeinsam losgurkt und ins Hotel geht und morgens gemeinsam frühstückt oder versucht. Hat er halt versucht, eben, genau. Haben wir ja nur einmal hingekriegt. Auch nicht so richtig. das funktioniert nun mal eben in so einer Atmosphäre wie auf dem Camp etwas easier, wenn man halt... Ist ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen entspannter. Ja, da. Genau. So, und daher, ich glaube, man kann das Camp halt eben auch nicht mit dem Kongress vergleichen. Nee. Ist Camp halt zur Sommerzeit, wir haben warmes Wetter, alles ist fröhlich, alles ist gut so. Sturm, Sonne, ja, Regen. Ja, so Beachboy-Atmosphäre, irgendwie kannst du da mit freiem Oberkörper und den Flipflops rumlaufen. Das ist nun mal eben alles nicht so einfach möglich da in Hamburg in diesem Kongresszentrum. Und daher, also mein Resümee, ich habe es ja auch schon ins Blog geschrieben, ist im Großen und Ganzen positiv. Also ich wäre nicht traurig, wenn es bei mir nicht klappt in diesem Jahr, aber falls alle Wimpel auf positiv stehen, werde ich wohl in diesem Jahr wieder nach Hamburg fahren. Ansonsten du auch Geekpirat, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wie Uwe das gerade schon so schön sagte, alle Wimpel auf grün stehen, dann geht's los. Ich habe jetzt auch schon von Freunden aus meinem Näheren und gehört, dass sie sich das jetzt auch mal antun wollen dieses Jahr. Das heißt, dann wäre ich auch nicht mehr alleine da unterwegs und dann würde ich dann auch nochmal wieder neue Eindrücke dann sammeln können. Super, also fahrt unbedingt hin zum Kongress. Falls du mal super laufen. Nee. Super, super Erlebnis. Mich seht ihr wieder auf der SIGINT und nächstes Jahr auf dem Chaos Communication Camp 2015. Der ist nächstes Jahr, 2015. Oh Gott, geht so schnell. Nächstes Jahr schon wieder. Hammer, Deutschland. In Deutschland. In der Nähe von Berlin wieder. Ja, in der Nähe von Berlin. Ich bin wahrscheinlich auf dem Easter Egg. Die SIGINT werde ich mit dir gemeinsam wahrscheinlich dieses Jahr abarbeiten wie vor 2 Jahren. Vielleicht können wir da das Arrangement morgen wiederholen, das wir vor 2 Jahren hatten. Bestimmt. Das war bestimmt nämlich ziemlich perfekt. Und Sofa frei für Uwe. Und wir gucken mal. Ich weiß noch gar nicht, wann der ist überhaupt hier, die SIGINT dieses Jahr. Dafür gibt es ja hier so einen Computer, wo wir vorher sitzen. Also gerade mal. Ja, man müsste nachgucken. Ne? Ich hoffe mal, ich bin in Deutschland, wenn der SIGINT wieder da ist. Warst du schon mal bei der SIGINT, Geekbird? Nein, das war der erste Kongress. Wow. Und tu es dir mal an, also die anderen Veranstaltungen sind nicht minder schlecht. SIGINT, also hier ist die 13. So, die SIGINT in Köln zum Beispiel, die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe ist ziemlich gut, also GPN ist da ziemlich gut und Camp ist ein Muss. Also Camp ist das, wo du, wenn du so ein Erlebnis wie ein Kongress nochmal verbessern willst, nochmal doppelt so schön haben willst, dann fahr auf ein Camp. Das ist noch das viel. Das kann ich dir auf jeden das Fall. Das ist Hammer. Nur, Camp ist Hammer. Da kann Camp ist Hammer. Pascal, gerade als jemand, der weiß, wie ein Zelt funktioniert, der weiß, wie ein Schlafsack funktioniert, hin. Das ist ein Muss. Das ist, besser geht's nicht. Alles klar, will ich mir immer merken. Also im Juli, August 2015 ist auf immer Camp und ich hoffe, der fällt auf einen günstigen Zeitraum, dass ich auch da sein kann, weil ich habe da ein besonderes Datum im August. Deswegen, ich hoffe, der wird im Juli stattfinden. Bilder zu SIGINT 2014 kann ja nicht sein. Ne? Jetzt schon Bilder? Ja, juche, wir haben den DeLorean angeschmissen und sind in der Time Machine schon mal vorgefahren. Also ich habe hier noch keine Informationen gefunden, nur eben, 2013. Ist, genau. Die kommen meistens erst so Mitte Februar, März raus. Zu SIGINT habe ich noch kein Datum mitgefunden. Gut, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart für den kleinen Rückblick auf den 30C3. Also wir haben ihn jetzt nicht ganz verrissen, den 30C3, eigentlich mehr Positives und ja, fahrt hin, war im Großen und Ganzen schön, sehr positiv und hab mich gefreut, den Geekbierrad mit dabei zu haben zum ersten Mal. Gerne. Und melde dich beim nächsten Mal auch wieder. Ich schau mal, wie ich das veröffentlichen kann. Dann kannst du dich wieder einschalten. Und danke dir, Uwe, dass du auch wieder mit dabei warst. Kein Problem. Das war der Nerdfunk Nummer 64 am 5. Januar 2014. Ich bin Pascal Kutschilkin und wünsche einen schönen guten Morgen, schönen Mittag und gute Nacht. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.